TKKG Junior, Folge 15, In den Fängen der Felsenbande. Tim wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Als er seiner Mutter in seinem alten Viertel einen Krankenbesuch abstattet, weil sie sich eine Grippe eingefangen hat, begegnet er seiner alten Sandkastenbande. Dann erfährt er, dass die ein krummes Ding drehen wollen und ihn gern dabei hätten, aber er lehnt das Angebot deutlich ab. Dass er damit seine Mutter in Gefahr gebracht hat, wird ihm klar, als bei ihr eine Fensterscheibe eingeschmissen wird. Als die Situation schließlich völlig außer Kontrolle gerät, sind zum Glück seine TKKG-Freunde zur Stelle. Schaffen sie es, Tim aus der Klemme zu helfen? TKKG, hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG. Es war ein klirrend kalter Februarmorgen, als Tim Karsten durch die Plattenbausiedlung im Norden der Millionenstadt stapfte. Er wollte seine Mutter besuchen, die in einem der vielen sechsstöckigen Mietshäuser wohnte und seit 2 Tagen krank im Bett lag. Wie gut, dass heute schulfrei war. Irgendeine Lehrerkonferenz. Tim hatte gar nicht richtig hingehört. Er war zwar sehr gut in der Schule, aber alles musste man ja nun auch nicht mitbekommen. Und außerplanmäßig einen Tag frei? Wer würde sich da schon beschweren? Also ich jedenfalls nicht. Tim war in der Siedlung aufgewachsen, die von allen Bewohnern nur der Felsen genannt wurde. Schön waren die hohen, heruntergekommenen Häuser nicht und mehr Platz zum Spielen müsste es auch geben. Aber Tim hatte überwiegend gute Erinnerungen an diesen Ort. Er hatte Freunde gehabt, eine richtige Sandkastengang, mit der er die Gegend unsicher gemacht hatte, war in den örtlichen Judo-Verein eingetreten und hatte viele Wettkämpfe gewonnen. Aber dann war sein Vater vor 2 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Eine schreckliche Zeit für Tim und seine Mutter. Aber wir haben's gerockt. Das hatten sie. Seit einem guten halben Jahr wohnte Tim im Internat der Millionenstadt. Er hatte seiner guten Noten wegen ein Stipendium bekommen. Das teure Schulgeld hätte sich seine Mutter allein nicht leisten können. Ach nee. Auf dem einzigen Spielplatz der Siedlung erkannte Tim 4 Gestalten. 3 Jungs und ein Mädchen. Guck mal, wer da ist. 2 hockten gelangweilt auf einem Mini-Karussell. Das Mädchen hing in einem ausgefransten Kletternetz und der Älteste, anscheinend der Anführer, lehnte an der verbeulten Rutsche. Ich glaub's nicht. Hey, das ist Tim. Was ist los? Wenn das nicht der berühmte Tim Karsten ist. Was will der denn hier? Keine Ahnung. Was treibt dich zurück auf den Felsen, Mann? Tims alte Bande. Hey, Leute, was geht? Mach mal die Mucke aus. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Hey Tim, kennst du mich noch? Und mich? Wer soll euch denn schon kennen, ihr Laus? Bäh. Ich kenne euch alle. Hey Justin, Kimmy, Leon, wie sollte ich euch wohl vergessen haben? Und was ist mit mir? Mich kennst du nicht mehr oder was? Hey Tom, alles klar? Lass mich überlegen. Wir schwänzen die Schule, haben uns gerade bei Fiete im Kiosk ein paar Tüten Chips geklaut und hängen jetzt hier so rum. Ja? Ja? Ich würde sagen, ist alles klar. Oder, Leute? Auf jeden. Jo, läuft. Tom war älter als Tim und die anderen. Schon früher war er der Anführer ihrer kleinen Bande gewesen. Sie hatten Wasserbomben geworfen, an Fahrrädern die Luft aus den Reifen gelassen, aber geklaut. hatten sie niemals. Und du? Was verschafft uns die Ehre? Ich gehe meine Mutter besuchen. Sie ist krank. Oh, das tut uns leid. Oder, Leute? Total. Was hat sie denn? Was Schlimmes? Sowas fragt man nicht. Entschuldigung. Sorry. Nur eine Bronchitis. Wollt ein bisschen was für sie einkaufen gehen. Na, das passt doch. Da kommen wir mit. Wo wir doch heute so eine Glückssträhne haben. Ja. Coole Idee. Super, das machen wir. Nee, lasst mal. Ich wollte erst mal zu ihr nach oben. Kann noch eine Weile dauern. Du willst uns wohl nicht dabei haben, was? Sind wir dir nicht mehr gut genug, wo du jetzt auf dem Internat für feine Pinkel bist, oder was? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich will einfach nur Zeit mit meiner Mutter verbringen und dann einkaufen gehen, wenn es uns passt. Sonst nichts. Schade. Dann beim nächsten Mal. Deine Mutter geht vor. Okay, dann will ich mal los. Moment noch. Was? Wir könnten Hilfe gebrauchen. Bei so einer Sache. Was denn für eine Sache? Der Bruch. Klappe. Kein Interesse. Willst du gar nicht wissen, um was es geht? Ehrlich gesagt, lieber nicht. Und jetzt muss ich los. Wenn ich du wäre, würde ich es mir noch mal überlegen. Auf dem Felsen lebt man sicherer, wenn man Freunde hat. Ich hab Freunde. Sogar richtig gute. Und auf dem Felsen lebe ich schon länger nicht mehr. Du nicht. Was willst du damit sagen? Du hast mich schon verstanden. Kommt, Leute. Abflug. Ciao, Tim. Mach's gut. Man sieht dich. Ciao. Mit einem unguten Gefühl ging Tim weiter. Was oder wen hatte Tom mit seiner Andeutung gemeint? Also, habe ich das richtig verstanden, Gabi? Bei euren Nachbarn wird jeden Morgen die Zeitung aus dem Briefkasten geklaut und Sie haben keine Ahnung von wem? Absolut korrekt, Klößchen. Herr und Frau Schnocklake liegen zwar jeden Morgen ab 7 Uhr auf der Lauer, aber der Mann, der die Zeitung bringt, kommt schon um 6:30. Dann könnten Sie doch einfach früher aufstehen. Dann würden Sie den Dieb auf frischer Tat ertappen. So nämlich. Schnocklakes sind Rentner. Die stehen nicht gern so früh auf. Ist doch nur eine halbe Stunde. Nichts zu machen. Also dann können wir Ihnen auch nicht helfen. Ja. Doch, ich habe Ihnen angeboten, dass ich mich morgens auf die Lauer lege. Vor der Schule. Wozu ist man schließlich Detektivin? Respekt, Gabi. Das wäre mir zu früh. Du liegst um die Zeit ja auch noch im Adlernest im Bett. Hallo? Also ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Außerdem könntest du doch auch im Internat wohnen, Pfote. Nee, danke. Ich schlafe am liebsten im eigenen Bett. Ich auch. Dann dürft ihr euch auch nicht beschweren. Wir beschweren uns doch gar nicht. Kein Stück. Ah, stimmt. Das war ja Familie Schnocklake. Die haben sich in der Tat beschwert. Direkt beim Tagesboten. Wollten das Geld für ihr Zeitungsabo zurück. Was war ein Abo noch gleich? Ein Abonnement. Das ist französisch und bedeutet, dass man eine Zeitung oder Zeitschrift über einen längeren Zeitraum hinweg bezieht und sie deshalb billiger bekommt als im Laden. Ach ja, ja klar. Man abonniert also eine Zeitung. Manchmal machst du mir Angst, Karl. Hä? Was du alles weißt? Nicht umsonst ist er unser Computer. Gut, dass wir dich haben. Danke, Gabi. Ich merk mir einfach alles. Da kann ich gar nichts gegen machen. Och, da würde ich mir gerne Scheibe von abschneiden. Für Mathe oder Physik. Da kann ich mir überhaupt nichts merken. Von unserem Computer schneidest du dir keine Scheibe ab. Lernen lautet das Zauberwort, Klößchen. Oder Nachhilfe. Kann ich gern übernehmen. Gebong, Karl Vierstein. Zum Beispiel das mit diesem komischen Distribu-Dings da gesetzt. Das check ich null. Du meinst das Distributivgesetz. Gesundheit. Ja, genau das. Distributivgesetz. Wie sich das schon anhört. Das ist voll Todes. Wie Todes? Was soll das heißen? Das sagt man so. Du sagst das so. Das ist Jugendsprache. Sagst du auch hässlich? Wie jetzt? Na, zum Beispiel, guck mal, der hässliche Hund da vorne. Hey, geht's noch? Oh, dich meinte ich nicht. Sorry, Oskar. Ja, klar, habe ich das schon mal gesagt. Aber mehr so als Joke. Das finde ich ganz fürchterlich. Gewöhn dir das bitte nicht an, Klößchen. Mhm, sonst werden wir dich ständig verbessern, bei allem, was du sagst. Und das willst du nicht, glaub mir. Oh nein, bitte, bitte nicht. Ich werde drauf achten. Versprochen. Na gut. Hey, wo ist Tim überhaupt? Seine Mutter ist krank und er besucht sie. Ah, okay. Sonst hätte er direkt mit in Sachen Zeitungsdieb ermitteln können. Oh, das hatte ich vergessen zu erzählen. Schnocklakes wollen nicht, dass TKKG den Fall übernehmen. Hä? Stimmt. Du wolltest dich ja alleine auf die Lauer legen. Das wollen sie auch nicht. Hä? Moment mal. Sie wollen nicht früher aufstehen und Sie wollen auch nicht, dass du den Dieb auf frischer Tat ertappst? Oder wir? Genau. Aber Sie wollen das Geld für Ihr Abo zurück? Yep. Dann sollen Sie das Abonnement doch einfach beim Tagesboten kündigen. Das wollen Sie auch nicht. Dann sollen die ihren Kram doch alleine machen. Würde ich auch sagen. Während wir uns in aller Ruhe um das Distributivgesetz kümmern. Ich brauche keine Nachhilfe. Okay, okay. Wann fangen wir an? Von mir aus sofort. Och nö, echt jetzt? Ich hab gar kein Buch dabei. Es gibt da so eine Erfindung namens Internet. Ja, im Schuppen haben wir kein Netz. Ich schon. Ich hab keine Schokolade dabei. Und ohne kann ich nicht denken. Im Regal liegen noch zwei Tafeln. Dein Ernst? Voll. Tja, dann? Fangen wir an. Also, das Distributivgesetz oder auch Verteilungsgesetz hilft dabei, Klammern aufzulösen oder auch zu erstellen. Oh, langweilig. Hey, wir haben doch gerade erst losgelegt. Klößchen, du bist vielleicht ein Vogel. Vorsicht, ja? Ich bin ein Mann in den besten Jahren und genau richtig dick. Hey, das ist aus Karlsson vom Dach. Ja, Karl, ab und zu lese ich auch mal ein Buch. Willi Sauerlich, wenn's dich nicht gäbe. Müsste man mich erfinden. Was soll man dazu noch sagen? Nichts am besten. Genau. Ma? Ich bin da! Tim sah sich in der Wohnung seiner Mutter um. Könnte mal wieder aufgeräumt werden. Mama? Oh, das Katzenklo mief ja fürchterlich. So. Er ging zum Schlafzimmer. Ma? Ma, da bist du. Tim? Ja, Mama, ich bin da. Oh, wie schön. Ich muss beim Warten eingeschlafen sein. Alles okay? Ja, ja. Oh, der blöde Husten. Er will einfach nicht weggehen. Dann hole ich dir gleich was aus der Apotheke, wenn ich einkaufen gehe. Was brauchst du? Tja, was brauche ich? Ein Vollkornbrot wäre toll. Aber hol's ruhig im Supermarkt. Das hast du doch sonst immer beim Biobäcker geholt. Ach was, das ist viel zu teuer. Dann leg ich was dazu. Hab noch Taschengeld über. Das musst du doch nicht. Was brauchst du noch? Ja, was noch? Kartoffeln, Spinat und Zwiebeln. Vollkornbrot, Kartoffeln, Spinat, Zwiebeln. Noch irgendwas zum Freuen? Eiscreme vielleicht? Oh ja, bitte. Vanille. Und zwei Kiwis. Die schnippel ich uns da rein. Heute schnippel ich. Du bist krank und bleibst im Bett. Och, mein Sohn. Was würde ich nur ohne dich machen? Keine Ahnung, aber ich bin ja da. Die Frage müssen wir uns also nicht stellen. Da hast du recht. Manchmal redet man ganz schön Unsinn. Mein Portemonnaie liegt in der obersten Schublade vom Küchenschrank. Hab ich mir gedacht. Manche Sachen ändern sich einfach nicht. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Ach, Ma, ich hab dich lieb. Ich dich auch. Geht's dir gut? Ja, alles bestens. Beim letzten Judo-Turnier bin ich Zweiter geworden. Hat nicht viel bis zum Ersten gefehlt. Hey, toll. Ich bin stolz auf dich. Also, jetzt nicht nur, weil du so gut im Judo bist, so überhaupt. Und du fehlst mir ganz oft. Aber es ist einfach das Beste für dich, dass du aufs Internat gehst. Hier gehörst du einfach nicht mehr hin. Und über kurz oder lang will ich mir auch was anderes suchen. Aber dafür muss ich erst einen besser bezahlten Job finden. Das wirst du. Und ich helfe dir dabei. Du guckst in den Zeitungen nach Angeboten und ich im Internet. Zu zweit geht das viel leichter. Ach, Tim, wenn ich dich nicht hätte. Seitdem dein Vater nicht mehr da ist. Entschuldige. Manchmal ist das alles nicht so einfach. Mir fehlt Dad auch. Jeden Tag. Nikesh! Hallo, mein Dicker. Ja, du bist auch da. Das ist gut, mein dicker Kraulekater. Ein faustgroßer Stein war durch die Schlafzimmerfensterscheibe gekracht. Wer war das? Ich hab da so eine Vermutung. War ja klar. Ey, geht's noch? Jemand hätte verletzt werden können. Du kennst die? Oh ja, die kenne ich. Und die kaufe ich mir jetzt. Aber Tim! Bin gleich wieder da! Tim rannte aus der Wohnung, stürzte die Treppen hinunter und stand in 0, nichts vor dem Wohnblock. Wo sind die? Komm doch, du lahme Ente. Krieg uns da. Wenn die bei ihren Klautouren auch so laut sind, kann das ja nichts werden. Tim verfolgte seine alten Bandenkumpels. Der Felsen war ziemlich verwinkelt. Es wimmelte von kleinen Gassen, Mauervorsprüngen und anderen Verstecken. Wo waren sie hin? Okay, ich nehme alles zurück. Wo könnten die sein? Suchst du uns vielleicht? Na, auch hier, Kuckuck. Tom und Co. traten hinter einem Müllcontainer hervor. Was sollte das mit dem Stein da gerade? Seid ihr völlig durchgeknallt, oder was? Eigentlich nicht. Die Scheibe bezahlt ihr. Das musst du uns erst mal beweisen, dass wir das waren. Genau. Kannst du gar nicht. Nee. Sonst war ja keiner vorm Haus außer euch. Manchmal ist es besser, man tut, was seine alten Freunde von einem verlangen. Ach ja? Und was verlangt ihr? Dass du uns hilfst, in Fietes Kiosk einzusteigen. Sag mal, seid ihr jetzt total bescheuert? Ihr könnt doch nicht bei Fiete einbrechen. Geht's noch? Ja, bis eben ging's noch. Und wie wir das können. Fiete hat nicht nur Unmengen von Süßkram in seinem Lager, er hat auch seine Kasse dort. Du bist völlig durchgeknallt. Dafür gehst du in den Jugendknast. Nur wenn sie uns kriegen, weil uns jemand verpfiffen hat zum Beispiel. Ich werde euch nicht verpfeifen. Aber mitmachen tue ich auch nicht. Hast du Angst? Sieht so aus. Wohl fühle ich mich bei der Nummer auch nicht. Sei mal nicht so ein Schisser, Kimi. Eigentlich ja eine Schisserin, ne? Check. Außerdem finde ich es total kacke, dass ihr Fiete beklauen wollt. Das ist kriminell. Oh. Der verkauft euch seit Jahren Bonbons und Kram. War immer nett zu euch. Zu dir doch auch? Ganz genau. Und deshalb werde ich euch auch nicht helfen, da einzusteigen. Wirst du doch. Ich sag nur, Tarzan. Wir brauchen einen, der gut klettern kann. Justin ist zu dick. Ey! Leon voll der Körperklaus. Menno. Und Kimi. Die steht höchstens Schmiere. Ich gehe da nicht mit rein. Eben. Und deshalb brauchen wir eine helfende Hand. Deine Hand, Tim, Tarzan, Carsten. Sieh's als eine kleine Mutprobe. Genau. Mhm. Sind wir für Mutproben nicht langsam zu alt? Und lass den Tarzan stecken. Die Zeiten sind vorbei. Und außerdem hast du dich noch gar nicht in die Kiosknummer eingebaut. Tömse Mömse. Ja, Mann, was ist mit dir? Das wird mich aber auch interessieren. Mich auch. Ich trag die Verantwortung. Ich mach Regie. Klar? Regie ist klar. Regie ist voll krass. Todes. Da wird man bestimmt den ganzen Tag bedient. Und lass den Tömse Mömse. Das darf nur meine Oma. Haltet die Backen. So, was ist jetzt? Nix ist. Okay, aber du willst doch, dass es deiner Mama gut geht. Oder Timmy Boy? Und ihrem Katerchen? Ja. Lass meine Mutter da raus, klar? Und Nikesh auch. Ein für alle Mal. Ich werde nicht bei irgendwelchen krummen Sachen mitmachen. Okay. Ja, ist okay. Wer nicht mehr bei uns mitmachen will, den zwingen wir nicht. Oder, Leute? Nö, weiß nicht. Eigentlich nicht. Ihr bezahlt also die Scheibe und haltet euch von meiner Mutter fern. So. Sonst was? Holst du deinen Papi? Tom Baron, du bist so ein mieser Typ. Findest du? Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Das Geld für die Scheibe liegt in den nächsten Tagen hoffentlich bei meiner Mama im Briefkasten. Ciao. Schauen wir mal. Mit vor Wut zusammengebissenen Zähnen ging Tim zurück in die Wohnung seiner Mutter. Er erzählte ihr, die Scheibeneinschmeißer wären schon weg gewesen und dass er keine Ahnung hätte, wer sie gewesen sein könnten. Frau Carsten glaubte ihrem Sohn die Notlüge nicht wirklich, war aber froh, dass er wieder da war. Das Loch in der Fensterscheibe dichteten sie mit einem Müllsack notdürftig ab. Dann rief Frau Carsten einen Glaser an, der versprach, spätestens am nächsten Tag eine Ersatzscheibe einzubauen. In der Zwischenzeit ging Tim einkaufen und dann kochten sie gemeinsam Kartoffeln mit Rahmspinat. Bis zum frühen Abend saßen sie zusammen und unterhielten sich. Und als Tim zurück im Adlernest war, kam es ihm nicht ungelegen, dass sein Zimmernachbar Klößchen noch nicht da war. Tim legte sich ins Bett und grübelte. Und schon bald war er eingeschlafen. Es war 8 Uhr morgens, als Tim mit einem unguten Gefühl aufwachte und sofort seine Mutter anrief. Ma, ich bin's. Wollte nur mal hören, wie es dir geht. Ist der Husten besser? Eher ein bisschen. Die Medikamente, die du mir gestern besorgt hast, haben geholfen. Ich nehme gleich mal die nächste Dosis. Oh, das wird der Glaser mit der neuen Fensterscheibe sein. Moment, Tim. Ich mach mal eben auf. Ma? Ist alles in Ordnung? Am Türknauf von Frau Carsten hing eine schwarze Plüschkatze mit einem Strick um den Hals. Ma, ist alles okay? Nein, leider überhaupt nicht. Es war nicht der Glaser. An meiner Tür hängt eine schwarze Katze. Nein, keine echte. Aus Stoff. Moment. An einem Bein hängt ein Zettel. Ihre ist die nächste. Ich zieh mich jetzt an, setz mich in die Bahn und komm vorbei. Schließ ab und lass niemanden rein, außer den Glaser, ja? Das musst du mir versprechen. Ist gut. Bis gleich. Was ist passiert? Das war meine Ma. Gestern hat man ihr eine Scheibe eingeschmissen. Und heute hängt eine aufgeknüpfte Plüschkatze an ihrer Tür. Sie wird erpresst, damit ich bei so einem Einbruch mitmache. Moment. Was denn für ein Einbruch? Und was für eine Scheibe? Und welche aufgedingste Katze? Meine Mutter wohnt in der Nordstadt. In so einer Plattenbausiedlung. Der Felsen. Wenn du davon schon mal gehört hast. Habe ich, und? Nachdem mein Vater gestorben war, konnten wir uns unser Haus nicht mehr leisten und sind auf den Felsen gezogen. Oh. Das war billig. 2 Jahre habe ich da gewohnt, bis ich die Chance bekam, hier aufs Internat zu gehen. Okay. Ich war da früher Teil von so einer kleinen Bande. Hab ein bisschen Unsinn gemacht, ein paar lustige Streiche. Nichts Schlimmes. Und die wollen jetzt, dass du bei einem Einbruch mitmachst? Hm. Oh. Und weil du nicht willst, haben sie deiner Mutter eine Scheibe eingeworfen und ihr eine tote Katze an die Tür gehängt? Klößchen, du überraschst mich immer wieder. Du willst sagen, ich bin gar nicht so blöd, wie ich aussehe? Das hast du gesagt. Na. Die Katze war übrigens nicht tot, sondern aus Stoff und hatte einen Strick um den Hals. Ah. Aber meine Mutter hat einen schwarzen Kater. Und da ist ja klar, was die Botschaft heißt. Ihre ist die nächste. Stand so auf einem Zettel am Bein. Die sind ja drauf. Das gibt's ja nicht. Was machst du da eigentlich? Na, ich zieh mich an. Was denn sonst? Und dann? Komm ich mit zu deiner Mutter. Und Gabi und Karl sagen mir von unterwegs auch Bescheid. Es ist Samstag, keine Schule und deine Mutter braucht Hilfe. Also? Klößchen, du bist der Beste. Ich weiß. Können wir dann? Eine gute halbe Stunde später weihten Tim und Klößchen ihre Freunde Gabi und Karl in die ganze Geschichte ein. Oskar war natürlich auch mit von der Partie. Der Felsen war dem Cockerspaniel nicht geheuer. Es gab unzählige Duftmarken von anderen Hunden, die Oskar unmissverständlich klar machten, das hier ist unser Revier. Das ist ja unglaublich. Was bildet dieser Tom sich ein? In einen Kiosk einbrechen? Geht's noch? Hab ich so ähnlich auch gesagt. Und dann noch deine Mutter erpressen, damit du da mitmachst. Mit kaputten Scheiben und Plüschkatzen an der Tür. Das geht gar nicht. Überhaupt nicht. Ich will da überhaupt nicht mitmachen. Aber was soll ich denn tun? Ich muss meiner Ma doch helfen. Die Polizei verständigen zum Beispiel. Wir könnten meinen Papi Bescheid sagen. Auf eine Erpressung darf man sich nicht einlassen. Nee. Ich weiß. Aber meine Ma hat doch wirklich einen Kater. Mikesh. Oh. Und du meinst, dass... Meint er, ja. Keine Ahnung, ob sie ihm was tun würden. Aber sicher ist sicher. Ich glaube, wir müssen Kommissar Glockner einweihen, Tim. Das wird zu gefährlich sonst. Vielleicht kann er ja kommen, wenn er frei hat. Dann ist er doch kein Polizist, oder? Dann ist er doch nur Herr Glockner. Papi hat dieses Wochenende sogar frei. Ich könnte ihn anrufen. Ich weiß nicht. Eigentlich wär's ja richtig. Es ist richtig. Irgendwie ja. Auf jeden Fall. Mhm. Dann ruf ihn halt an. Das ist die richtige Entscheidung, Tim. Gib mir einen Moment, ja? Klar. Ja. Papi, ich bin's. Hast du eine Minute? In knappen Sätzen schilderte Gabi ihrem Vater die Situation. Ob er helfen könne. Ohne seine Polizeikollegen hinzuzuziehen. Kommissar Glockner musste sich erst mal setzen. Wo hatten sich seine Tochter und ihre TKKG-Freunde da hinein manövriert? Aber schon nach kurzem Nachdenken hatte er eine Idee, einen Plan, den Gabi genau so an Tim und die anderen weitergeben sollte. Na dann lass mal hören. Ja, okay. Ich helfe euch bei dem Kiosk-Ding. Ich kletter rein und mach von innen auf. Mit dem Rest habe ich nichts zu tun. Klingt gut. Oh, stimmt. Ja. Aber wir werden Verstärkung von ein paar Freunden von mir kriegen. Ach was? Hä? Was sind für Freunde? Ja. Was kommt denn jetzt? Keine Ahnung. Kein Plan. Karl, Klößchen und Gabi mit Oskar an der Leine traten hinter einer Hausecke hervor und stellten sich neben Tim. Wer sind denn die Vögel? Karl, Klößchen, Gabi und Oskar. Klößchen, das passt. Und der mit der Brille, das muss Oskar sein. Das ist Karl. Und wir werden dir jetzt mal sagen, wie es läuft. Gabi? Mach mit. Yo, Mann. Okay. Okay, also, ihr erzählt mir, wie es läuft. Genau. Oder hast du was mit den Ohren? Oh, oh. Die vier stehen mit Kimi Schmiere. Ach, ist das so? Ja, Mann. Das tun wir sichi. Mhm. Cool. Von mir aus. Und Oskar passt auch auf. Gut, Oskar. Dann putz mal schön deine Brille. Dann passt du bestimmt noch besser auf. Er kann's nicht lassen. Aber dann sind wir quitt. Und die Nummer mit Steine schmeißen und Stoffkatze an der Tür von meiner Mutter ist ein für alle Mal durch. Mhm. Geht klar. Yep. Jo. Und ihr bezahlt die Scheibe. 160 Euro. Was? Oha. Ach, die liegen hoffentlich bei Fiete in der Kasse. Und noch ein bisschen mehr. Wir sollten uns den Laden übrigens mal ansehen gehen. Das Ding mal ausbaldowern. Claro. Was sollen wir machen? Den Kiosk auschecken. Gucken, was geht. Ist doch klar, oder? Ist klar. Jo. Dann sollten wir langsam mal loslegen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ho, ho, hier kommt die Gabi, knallt hier auf den Felsen wie ein Tsunami. Hey, yeah. Ho, wir machen Party mit der Gabi und dem Klößchen und dem Oskar und dem Timmy. Ei, jo, Kiosk-Fanatiker, checken jetzt den Laden aus. Vorher gehen wir nicht nach Haus, denn wir haben nicht den ganzen verdammten lieben langen Tag Zeit. Ja, Mann, das ist gut. Jo, jo, jo. Naja. Was sagst du, Oskar? Hip-Hop ist nicht so mein Ding. Ach ja? Was hörst denn du so? Bestimmt Beethoven. Oskar sieht voll schlau aus. Guck mal, Oskar wird ganz verlegen. Wie süß. Karl, sag ihm, was du gerne hörst. Nun ja, also am liebsten amerikanischen Westküsten-Singer-Songwriter-Pop. Aber auch Jazz und ein bisschen Oldschool-Rock. Aber auch Jazz und ein bisschen Oldschool-Rock. Oh. Oskar, du musst insgesamt cooler werden. Er heißt Karl. Und jetzt lass uns in diesen blöden Kiosk gehen und dann sind wir weg für heute. Genau. Wie jetzt? Der Einbruch findet heute Abend statt, mein Freund. Habe ich das nicht erwähnt? Hast du nicht? Nope. Okay, dann nochmal zum Mitschreiben. Der Einbruch findet heute Abend statt. Genau. Yep. Dann musst du deinen Vater nochmal anrufen, Pfote. Sieht ganz so aus. Übernachtungsparty. Das klären wir alles, sobald wir bei Fiete wieder raus sind. Mhm. Morgen, Fiete. Der Kiosk Morgen, auf dem Fiete. Felsen war gar nicht so klein, wie man von außen vermuten würde. Auf knapp 20 Quadratmetern fand man so gut wie alles, was man zum Leben braucht. Dass ich das noch mal erleben darf. Die komplette Felsengang auf einem Haufen. Tag, Leute. Und auch noch mit Verstärkung. Ich bin Gabi. Und das ist Oskar. Moin, Oskar. Anscheinend haben wir zwei Oskars. Es reicht doch. Schon gut, schon gut. Na, Tim, auch mal wieder da? Und wie geht's dir auf deiner Luxusschule? Ziemlich gut. Aber die Luxusschule kannst du dir sparen, Fiete. Ja, war doch nur ein kleiner Spaß. Seit wann bist du denn so empfindlich? Ich weiß, dass das Internat teuer ist. Aber ich war eben gut in der Schule. Und ich habe mir ein Stipendium erarbeitet. Deswegen kostet uns das nichts. Wenn du so geschwollen daherredest, verstehe ich nur die Hälfte. Was war das für ein Stipendings da? Mit einem Stipendium unterstützen zum Beispiel Stiftungen für einen gewissen Zeitraum Schüler oder Studenten mit finanziellen Mitteln. Also das heißt mit Geld. Damit sie eine Ausbildung erhalten, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Danke, Oskar. Hoho, ich glaube, wir haben den nächsten Nobelpreisträger im Haus. Wenn Sie den nach dem schwedischen Chemiker und Erfinder des Dynamits, Alfred Nobel, benannten Stiftungspreis meinen, dann könnte das im Fach Mathematik durchaus im Bereich des Möglichen sein. Ja. Ich glaub's nicht. Ich bin beeindruckt, Herr Professor. Sie können Karl zu ihm sagen. Und ich bin Klößchen. Freut mich sehr. Fiete. Ach was. Sie haben ja Sauerlich-Schokolade im Angebot. Natürlich. Sie ist ein bisschen teurer, aber dafür auch die beste. Und wieso fragst du? Weil mein Vater von Sauerlich-Schoki immer schlecht wird, wollte er sagen. Er ist allergisch dagegen. Eine Kakao-Unverträglichkeit, ganz schwierig. Hallo, geht's noch? Das tut mir leid. Aber du scheinst mir zum Glück nicht darunter zu leiden, junger Mann. Wie meinen Sie? Naja, also... Ach so... Ja, also, nein, ich leide nicht darunter. Ich nehme dann auch gleich eine Tafel. Hier, die Doppelnuss im Sahnemantel, die sieht doch gut aus. Wäre mir zu süß, aber bitte. So, macht 1,80. Ihr habt sogar passend. Bitteschön. Danke sehr. Und ihr klaut mir nicht wieder die Regale leer. Glaubt man ja nicht, dass ich das nicht gemerkt habe. Immer wenn ihr bei mir im Laden wart, fehlt da noch was. Gestern erst. 5 Tüten Chips waren weg. Das waren wir nicht. Auf Ehre. Nee, Chips machen voll fett. Wir müssen dann auch mal wieder. Kommen später noch mal vorbei. Wann machst du zu? Um 7, wie immer. Müsstest du mittlerweile eigentlich wissen. Sorry, aber wenn ich mir alles merken würde, wäre ich auch so ein Genie wie Oskar. Spinnst du? Ups, sorry. War das dein Fuß? Was? Das kriegst du zurück. Jederzeit. Toms Spitzname ist übrigens Tömsemömse. So hat dich deine Oma doch immer genannt, Tom. Das weiß ich noch. Trutchen Baron. Das war mein Original. Tömsemömse. Interessant. Ich weiß es noch ganz genau. Du warst so ein kleiner Knirps. Wir gehen jetzt besser. Abflug, Leute. Bis dann, Fiete. Tschüss. Ciao. Los, Beeilung. Moment mal. Was denn? Ja, was? Zeigt doch mal, was ihr unter euren Jacken habt. Was soll denn da sein? Nix ist da. Nee. Die Jacken auf, sonst rufe ich die Bullen. Ich würde tun, was er sagt. Mhm. Die Polizei nimmt euch sonst nämlich mit aufs Revier und verständigt eure Eltern. Mhm. Natürlich nur, wenn ihr was eingesteckt habt. Was ihr ja nicht haben werdet. Aha. Zähne knirschend öffneten Justin, Leon und Kimmy die Reißverschlüsse ihrer Winterjacken. Zum Vorschein kamen zwei Tüten Lakritz und eine mit Gummibärchen. Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Das will ich hoffen. Sonst habt ihr hier nämlich ganz schnell Hausverbot. Und euren Eltern würde ich dann auch Bescheid sagen. Ich glaube, eure Väter fänden das nicht so cool, oder, Freunde? Also, mein Vater muss davon nichts mitkriegen. Meiner auch nicht. Meiner sitzt. Aber meine Mom muss das auch nicht wissen. Dann sind wir uns ja einig. Und jetzt raus hier, aber Dalli. Ciao. Tschüss. Wiedersehen. Bis dann, Fiete. Ein bisschen Drohkulisse aufbauen. Eigentlich sind das Top-Kids. Bei Tom muss man ein bisschen aufpassen. Den sehe ich schon auf der schiefen Bahn. Der stiftet die anderen bestimmt zu der Klauerei an. Ist ja auch um einiges älter. Naja. Wir müssen dann auch mal, Fiete. War schön, dich wiedergesehen zu haben. Ja, das Vergnügen war ganz auf meiner Seite, Tim Carsten. Fräulein Gabi, Klößchen, Herr Professor. Karl. Ja, genau. Und du bist Oskar. Das hieß auf Wiedersehen. Auf Oskisch. Sehr guter Hund. Also dann, bis demnächst mal wieder. Ja, tschüss. Ciao. Wiedersehen. Und immer schön die Augen offen halten. Ja. Oh, das werde ich, mein Kind. Das werde ich. Was habt ihr denn da noch rumgelabert? Habt ihr uns verpfiffen oder was? Hoffen wir mal nicht. Für die hoffen wir das. Und für uns auch. Wieso? Hast du Angst? Sieht ganz so aus. Du solltest Angst haben, Timmy Boy. Oder willst du, dass du weißt schon, wer wieder Plüschtierpost bekommt? Wir gehen jetzt lieber. Treffpunkt ist wann? 7:30 auf dem Spielplatz. Und seid pünktlich. Das sind wir. Ja. TKKG und Oskar gingen zu Frau Karsten in die Wohnung. Endlich lernte Tims Mutter seine Freunde kennen und mochte sie sofort. Sogar einer Übernachtungsparty bei sich stimmte sie zu. Klößchen und Karl riefen ihre Eltern an und fragten um Erlaubnis, mit den anderen bei Tims Mutter schlafen zu dürfen, und Gabi telefonierte mit ihrem Vater. Kommissar Glockner hatte seinen Plan in der Zwischenzeit noch etwas verfeinert. Genaueres wollte er seiner Tochter aber nicht erzählen. Okay, na wenn du meinst, dann bis später. Tschüss, meine ich. Ich hoffe, dass es euch nicht stört, zu viert im Wohnzimmer zu schlafen. Zu fünft, meine ich. Die Wohnung ist nicht sehr groß. Alles gut. Ist cool. Alles in Ordnung, Frau Carsten. Und schönen Gruß von meinem Vater, unbekannterweise. Soll ich auch ausrichten? Ja, von meinen Eltern auch. Oh, danke schön. Und beste Grüße zurück. Tim, hol doch gleich noch 3 Decken aus dem Schrank, bitte. Deinen Schlafsack habe ich auch noch hier. Wird gemacht. Kissen, nehmt einfach vom Sofa. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Das passt schon alles. Danke mal. Luftmatratzen sind im Keller? Danke. Ja. Alle 3. Ach, Mama. Entschuldige. Ich leg mich besser noch ein bisschen hin. Ja, mach das. Habt ihr die Kinder mit der Plüschkatze eigentlich gefunden? Du sagtest doch, du hättest da so eine Ahnung. Nee, die waren's nicht. Aber ich bin dran. Und Karl, Klößchen, Gabi und Oskar helfen mir ja. Klar. Ja. Gut. Dann bin ich beruhigt. Noch mehr Aufregung vertrage ich heute nicht. Kater Mikesh streckte seinen Kopf zur Tür herein. Oh, guck mal, Gabi. Nanu. Oh, wer bist du denn, Süßes? Das ist Mikesh. Hab ich doch von ihm erzählt. Der Kater lugte vorsichtig zu Oskar hinüber. Oh, oh. Freunde werden die beiden, glaube ich, nicht. Mehr weniger. Nope. Oskar, aus. Komm, Katerchen. Wir legen uns hin. Tim, wenn noch was ist... Sagen wir Bescheid, ist doch klar. Um 7:30 wollen wir noch mal kurz raus. Bisschen mit Taschenlampen unterwegs sein. Mhm. Ja, wie früher, was? Aber macht nicht so lang. Bis später. Bis später. Ciao. Tschüss. Die Stunden krochen dahin. und TKKG gingen wieder und wieder durch, was Herr Glockner Gabi am Telefon gesagt hatte. Sie sollten abends zur verabredeten Zeit mit Tom und den anderen zum Kiosk gehen. Tim sollte aufs Dach klettern und dann würde der Kriminalkommissar in Erscheinung treten. Wie allerdings? Und vor allem, wie es danach weitergehen sollte, das wussten TKKG nicht. Endlich zeigte die Uhr 7:35 und draußen war es stockdunkel geworden. Nur hier und da leuchtete eine Straßenlaterne, die übrigen waren außer Betrieb. Auf den letzten Drücker. Ich hätte schwören können, dass ihr kneift. Ja, dachte ich auch. Wir kneifen nicht. Lasst uns das Ding einfach durchziehen, wie besprochen. Ich kletter übers Dach rein und mach euch auf. Und dann sind wir weg. Es gibt eine kleine Programmänderung. Was? Und die wäre? Ihr steht so lange draußen mit Kimi Schmiere, bis wir drin fertig sind. Das war so nicht abgemacht. Nee. Na und? Ist doch egal. Ach, das passt schon. Hier, Tim. Den wirst du brauchen. Einen Schraubendreher? Irgendwie musst du die Dachluke hier aufkriegen. Gut. Die Kinder schlichen zum Kiosk. Oskar dicht an Gabis Seite. Auch hier waren die Laternen kaputt. Wahrscheinlich hatte Tom sich darum gekümmert. Mit ihren Taschenlampen leuchteten TKKG umher, aber weit und breit war niemand zu entdecken. Trotzdem hatte Tim beim aufs Dach klettern das Gefühl, er würde beobachtet. Wahrscheinlich von Kommissar Glockner. Irgendwo hier musste er sein. Was er wohl vorhatte? Würde er Tom an seine Polizeikollegen ausliefern? Dann wäre zumindest Schluss mit eingeschmissenen Fensterscheiben und anderen Erpressungsversuchen. Und Tims Mutter hätte Ruhe. Aber sollte er das seinem alten Weggefährten wirklich wünschen? Was ist jetzt? Ich bin oben. Siehst du die Dachluke? Ja. Dann nimmst du jetzt den Schraubendreher, steckst ihn unter den Lukenrahmen und stemmst das Ding hoch. Da hinten kommt jemand. Das ist Peter. Shit, aber echt. Alle hinter den Kiosk und Klappe halten. Schnell. Und du, Tim, leg dich flach hin. Tim presste seinen Körper auf das Flachdach des Kiosks. Da hinten lief tatsächlich ein Mann durch die Siedlung. Dem Gang nach war es eindeutig Fiete, anscheinend bei einem Abendspaziergang. Jetzt verschwand er hinter einer Hausecke. Wo seid ihr? Hier. Du kannst loslegen. Er ist weg. Und wenn er zurückkommt? Ach, Unsinn. Die Runde macht er jeden Abend. Dauert eine halbe Stunde und jetzt fang endlich an. Na super. Herr Glockner, wo bleiben Sie denn bloß? Schon zur Stelle. Oh, oh Mann, haben Sie mich erschreckt. Psst, leise. Was redest du denn da oben? Ist jemand bei dir? Nur ein kleines Selbstgespräch. Gar nicht so einfach, die Luke aufzukriegen. Aber ich hab's gleich. Ja, hoffentlich. Nun lass ihn doch. Aber echt. Von mir aus. Gib mir den Schraubendreher. Hier. Danke. Was haben Sie vor? Abwarten, mein Junge. So. Dann wollen wir doch mal sehen. Ich glaube, er hat's. Ja. Wurde ja auch Zeit. Und du sagst deinem Köter, er soll die Klappe halten. Der Köter ist ein Cockerspaniel, klar? Und er freut sich, das sieht man doch. Ja, voll der Gangster und der Cockerspaniel. Aber echt. Es ist ein Cockerspaniel, nicht Spanier. Es gibt allerdings auch den Tibet-Spaniel, aber der... Klappe jetzt! Ja, oh. Wird es jetzt mal was da drin, oder was? Papi, wo bist du? Aufgeregt sah Gabi sich um. Wo blieb ihr Vater denn bloß? Es geht los. Justin, Leon, zu mir. Wir gehen rein. Du, wir haben es uns anders überlegt. Geh du alleine rein. Wir sind raus. Komm, Leon. Sorry, Mann. Macht's gut, Leute. Sag mal, geht's noch? Ihr könnt doch jetzt nicht einfach... Shit! Hey, was ist nun? Das war Tim im Inneren des Kiosks. Tja, dann musst du wohl alleine da rein, was? Tom sah zu Kimmy, doch die schüttelte den Kopf. Ich hab gesagt, ich steh Schmiere. Mehr läuft nicht. Was ist mit euch? Klößchen und... Karl. Nö, keine Lust. Nee. Gabi? Leider nein, Tom. Ach, hallo? Was ist denn da los bei euch? Also ich komm jetzt raus. Tim trat ins Freie. Jetzt war nur noch Kommissar Glockner im Kiosk. Oh, Tim. Aha. Alles okay? Ja, alles gut. Dein Vater ist drin. Oh, was seid ihr denn am Flüstern? Wiedersehensfreude. Was dagegen? Süß. Also was ist? Steht ihr Schmiere? Ja. Jo. Wenn's sein muss. In 5 Minuten sind wir weg. Bis dahin musst du alles erledigt haben. Ja, das reicht. Bis gleich. Tom schlich durch die halboffene Tür in den stockfinsteren Kiosk, als das Deckenlicht aufflammte. Guten Abend, Kommissar Glockner. Was? Kriminalpolizei. Eine geschlagene Viertelstunde warteten TKKG und Kimmy vor der Kiosktür. Sie hatten keine Ahnung, was dort drinnen vor sich ging. Also ich hau ab. Was ist mit euch? Ihr wolltet doch nur 5 Minuten bleiben. Stimmt. Die sind rum. Wir warten mal noch. Der muss ja gleich rauskommen. Sag Tom, meine Ma hat angerufen. Musste nach Hause. Ciao. Schmiere stehen geht, glaube ich, anders. Was machen wir noch hier? Das frage ich mich allerdings auch. Fiete! Wie aus dem Boden gewachsen stand der Kioskbesitzer vor ihnen. Ist er noch drin? Wer jetzt? Naja, ich weiß Bescheid. Kommissar Glockner hat mich eingeweiht. Ich habe ihm erlaubt, hier einzusteigen. Sie haben sie ihm erlaubt? Ist der Glockner im Kiosk? Anscheinend. Endlich öffnete sich die Kiosktür. Oh, Herr Glockner! Also, mein Lieber, du rufst mich dann an, ja? Geht klar, Herr Kommissar. Am Montag um 9. Habe ich Sie dann direkt dran? Du gehst über die Zentrale und wirst zu mir durchgestellt. Okay. Und danke für alles. Hi, Fiete. Tut mir leid. Ja, ja, schwamm drüber. Mach's gut. Ciao, ihr. Ciao. Tschüss. TKKG trauten ihren Augen nicht. Tom ging nach Hause. Kein Blaulicht, keine Festnahme. Was war geschehen? Und? Lief alles wie besprochen, Herr Kommissar? Ich hoffe es. Man kann in die Menschen ja nicht reingucken. Nee. Ja, vielleicht doch ganz gut so. Ich mach da mal die Dachluke zu und schließe den Laden wieder ab. Danke, dass Sie mitgespielt haben, Herr Fietenbrink. Wo ich helfen kann, helfe ich. Vor allem in der Nachbarschaft. Und die Barons kenne ich schon eine halbe Ewigkeit. Also nichts für ungut. Macht's gut, Kids. Ach, Tim, du bist ein Guter. Bleib so. Danke. Einfach weitermachen. Bis dann. Tschüss, Herr Fietenbrink. Und eine gute Nacht noch. Bis dann. Hä? Papi, was geht denn hier ab? Kannst du uns das mal verraten? Ja, reden Sie. Natürlich, aber gerne irgendwo, wo es warm ist und ich einen heißen Tee kriege. Oh ja, bitte. Ja. Den gibt's bei meiner Mutter. Sie wohnt gleich da vorne. Na dann. Herr Glockner, für Sie noch einen Tee? Ja, bitte. Gerne. Schon wenig später saßen allesamt bei Frau Karsten auf dem Sofa, tranken Tee und wärmten sich auf. TKKG waren gespannt wie die Flitzebögen, was Kommissar Glockner zu berichten hatte. Irgendwann hielt Gabi es nicht mehr aus. Also Papi, jetzt rück endlich raus mit der Sprache. Was ist da drin mit dir und Tom passiert? Und warum war Fiete in die ganze Sache eingeweiht? Ja. Ja, und warum wir nicht? Berechtigte Frage. Ja. Mhm. Ich bin so gar nicht im Bilde. Da sind wir schon zu dritt. Als Gabi mir von dem geplanten Einbruch in den Kiosk erzählt hat... Ein Einbruch? Tim, steckt ihr damit drin? Nicht so richtig, Mama. Wir, also... Es ist alles in Ordnung, Frau Karsten. Lassen Sie mich kurz erzählen. Natürlich. Aus Gabis Erzählung wurde schnell klar, dass der Anführer der Bande, Tom Baron, die anderen zu einer Straftat anstiftet. Vor allem Tim, der über das Dach in den Kiosk einsteigen sollte. Ma, ich habe noch nichts gesagt. Tom ist mit seinen 16 Jahren strafmündig. Tim und alle anderen, die Schmiere stehen sollten, noch nicht. Wenn ich mit meinen Kollegen von der Polizei angerückt wäre, wäre Tom festgenommen und wahrscheinlich verurteilt worden. Ja. Ach so. Und Tim hättet ihr zur Vernehmung auch mitnehmen müssen. Oh. Mhm. Und die 6 Speer draußen auch. Ganz genau, Gabriele. Ups. Da fiel mir die Geschichte von einem Kollegen ein, der früher auch mal auf der schiefen Bahn war, dann aber die Kurve gekriegt hat, weil ihm jemand da rausgeholfen hat. Er ist auf die andere Seite gewechselt, zur Polizei. Ich dachte mir, wenn man als Jugendlicher ins Gefängnis muss, dann ist deine Karriere als Krimineller so gut wie vorprogrammiert. Ja, das stimmt. Und wenn deine Tochter und ihre Freunde schon mit drinstecken, dann musst du was tun. Da habe ich mir die Nummer vom Kioskbesitzer, Herrn Fietenbrink, besorgt, ihn angerufen und die ganze Sache erzählt. Und er hat mir erlaubt, über die Dachluke in seinen Laden einzusteigen. Ach so. Vorausgesetzt, ich würde nichts kaputt machen. Oh Mann, haben wir ja auch nicht. Na dann. Und was hast du dann mit Tom da drin bequatscht so lange? Ja. Ich habe ihm die Sache mit seiner Strafmündigkeit verklickert, dass es nach Jugendstrafe aussieht. Ja. Und wenn er so weitermacht, irgendwann nach Gefängnis. Oh. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht vielleicht irgendwas arbeiten will, vorausgesetzt, er schafft den Abschluss nach der 10. Klasse. Und was hat er gesagt? Kein Bock, wahrscheinlich. Ja. Im Gegenteil. Was? Eigentlich würde Tom Baron nämlich gern Polizist sein. Nicht. Was? Der Tom Baron? Cool. Unglaublich. Aber wahr. Er war kurz vorm Weinen, als er erzählte, das wäre schon als kleiner Junge sein Wunsch gewesen. Aber dann hat sich alles anders entwickelt. Sein Vater hat getrunken, die Mutter war arbeiten und Tom auf sich allein gestellt. Ach was, wirklich? Ja, und da hat er hier mal geklaut und da eine Scheibe eingeschmissen und Laternen ausgetreten und was man nicht alles so macht, wenn man von den Größeren im Viertel respektiert werden will. Das kenne ich. Bis heute hat sich unter dem Namen Tom Baron eine nicht gerade dünne Polizeiakte zusammengeläppert, in die ich, bevor ich hierher gefahren bin, auf dem Revier noch reingeguckt habe. Und da stand so einiges drin. Und dann? Hab ich Tom vorgeschlagen, sein Schulpraktikum, das demnächst ansteht, bei der Polizei zu machen. Oh, nee, ne? Der Tömsemamse. Bei der Polizei? Krass. Würde mich ja freuen. Ja, mich auch. Aber wenn eine Streife vorbeigekommen wäre und dich und Tim auf dem Dach erwischt hätte, Papi, dann... Wir haben nichts Ungesetzliches gemacht. Und außerdem hatte ich Herrn Fietenbrinks Erlaubnis. Sonst hätte ich mich doch gar nicht auf die Sache eingelassen. So, okay. Zum Glück haben Sie es. Hm. Danke, dass Sie mitgespielt haben, Herr Glockner. Ja. Ja, wer weiß, was sonst passiert wäre. Na, zum Glück habt ihr mich ja ins Vertrauen gezogen. Denn erpressen lassen darf man sich nicht, Tim. Ja. Es gibt immer Mittel und Wege, da rauszukommen. Und ihr habt den richtigen gewählt. Ja. Es war gut, dass ihr mich angerufen habt. Danke. Auch von mir herzlichen Dank, Herr Glockner. Obwohl ich sie lieber unter anderen Umständen kennengelernt hätte. Ach, Schwamm drüber. Ist ja alles gut gegangen. Und jetzt, Freunde, will ich nichts mehr von irgendwelchen Einbrüchen oder anderen krummen Dingern hören. Auch wenn ihr in die Sache heute völlig schuldlos reingeraten seid. Klar? Das wäre mir auch sehr recht. Geht klar. Versprochen. Wir tun unser Bestes. Aber den Zeitungsfall bei Schnocklag ist nebenan. Den dürfen wir doch übernehmen, oder? Stimmt. Oh, da habe ich übrigens eine Theorie. Zeitungsfall? Bei Schnocklackes? Das sind Gabis Nachbarn. Denen werden jeden Morgen die Zeitungen geklaut. Unglaublich. Ach. Sie wollen aber weder, dass ich, also wir, uns darum kümmern, noch eine halbe Stunde früher aufstehen. Ja. Der Zeitungsmann kommt nämlich morgens um 6:30 und Schnocklackes gehen erst um 7 die Zeitung reinholen. Dann ist sie aber weg. Okay. Dass die Leute aber auch immer irgendwas klauen müssen. Die Sache hat sich erledigt. Was? Wie das denn? Will keiner meine Theorie hören? Entschuldige, Karl. Bitte. Und? Schnocklackes klauen ihre Zeitung selber. Sehr gut, mein Lieber. Und warum? Weil sie umsonst haben wollen. Sie kündigen Ihr Zeitungsabo beim Tagesboten, weil sie Ihnen ja jeden Tag vor der Tür gestohlen wird. Dem Tagesboten ist das peinlich und Schnocklakes kriegen als Trostpflaster ihre Zeitung zum Nulltarif. Karl, du würdest einen sehr guten Polizisten abgeben. Genau so war's nämlich. Oh, echt jetzt? Also das gibt's ja nicht. Und wieso weißt du davon, Papi? Oh, ich hab's heute Morgen um 6:30 beobachtet und Frau Schnocklake zur Rede gestellt. Also rein nachbarschaftlich. Ich habe eigentlich nur meine Verwunderung ausgedrückt. Sie war dann aber sehr kooperativ, also zur Zusammenarbeit bereit. Wir wissen, was kooperativ bedeutet, Papi. Natürlich. Wie machst du das nur immer, Karl? Genau, was? Dass du das immer alles so auscheckst und durchschaust. Und wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit. So unwahrscheinlich sie auch ist. Ach, Karl. Da ist was dran. Okay. Wow, sowas meinte ich mal. Du hast Sherlock Holmes geguckt. Nee, gelesen. Na ja, klar. Das ist die Deduktionsformel von Sherlock Holmes, dem berühmten Detektiv. Den es im Übrigen nie gegeben hat. Er ist eine Romanfigur. Die so lebensecht und brillant war, dass noch heute Fanpost in der Baker Street 221b in London ankommt, wo Sherlock zusammen mit seinem Freund Dr. Watson in den Büchern gewohnt hat. Deduzieren heißt übrigens ableiten oder das Besondere aus zum Beispiel einem Tatbestand herleiten. Oh. Was? Nichts, Karl. Einfach so weitermachen. Ja, bitte. Auf jeden. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG. Das war ein Hörspiel von Europa. Mit den Sprechern Sebastian Fitzner, Felix Strüven, Julian Greis, Lisa Ohm, Peter Kämpfe, Michael Bideller, Elena Wilms, Till Huster, Jonas Minte, Florentine Stein, Gianluca Calafato und Christian Berger. Buch Frank Gustavus nach Motiven von Stefan Wolf. Regie Frank Gustavus. Produktion Superhero Audio. Schnitt, Sounddesign und Mischung Isa Köroglu und Alexander Ries. Redaktion Svenja Bartsch. Geräusche Superhero Audio. Musik Matthias Kloppe. Cover-Illustration Comic-Con SL. Rahmendesign und Gestaltung KB und B. Weitere Infos unter play-europa.de.